Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte, nachdem der König Jechonja und die Königinmutter mit den Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren. Durch Elasa, den Sohn Schafhans, und Gemaja, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte, zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl ergeht, so geht's auch euch wohl. Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Und das Thema, der Nils schon angedeutet, Gottes Auftrag in die Stadt, als zweiter Teil von unserer Predigtreihe. Und ich habe ein Buch gelesen über Großstadt, total interessant, von Edward Glaser. Und er schreibt in seinem Buch Triumph of the City als Unterschrift, Untertitel, wie unsere größte Erfindung uns reicher, schlauer, grüner, gesunder und glücklicher macht. Und damit meint er Großstadt. Also er meint, Großstadt ist sowas wie die schönste und großartigste Erfindung, die Menschen irgendwie jemals gemacht haben. Und keine Ahnung, ob er da so richtig mit Recht hat. Also er ist davon ziemlich überzeugt. Und wir haben letztes Mal bei unserer Reihe, ging es um Jona, einen Mann, der so ungefähr 850 vor Christus gelebt hat, und seine Stadt Ninive. Und wie Gott ihn dorthin geschickt hat und wie er ihm und der ganzen Stadt gezeigt hat, wie sehr er Städte liebt. Gott. Also das ist ein großes Thema in der Bibel. Und dieses Mal geht es um einen weiteren Kerl aus der Bibel, nämlich den Mann, der heißt Jeremia. Und die Stadt, mit der er so zu tun hatte, die hieß Babel oder Babylon, wie auch immer man das aussprechen will. Und das Thema ist Gottes Auftrag in die Stadt oder Gottes Ruf in die Stadt. Und die Frage, die so ein bisschen dahinter steckt, ist, für damals und für heute, wie leben wir eigentlich in einer Großstadt? Wie leben wir, was ist unsere Haltung gegenüber der Stadt? Und welche Rolle spielt dabei auch Spiritualität? Oder wie kann Spiritualität, wie kann Glaube etwas sein, was uns in dem Leben in einer Stadt überhaupt was bringt oder irgendwie hilft? Predigt, das ist ja sowas wie der Versuch, Gottes Gedanken über die Bibel, über die Welt und über die Menschen irgendwie zu erklären. Ich weiß nicht, wie oft du schon mal in irgendeinem Gottesdienst warst oder so. Bei den meisten ist, wenn die Predigt anfängt, dann denken sie irgendwie an das Abendessen oder an, wie der Fußballverein gespielt hat oder irgendwie sowas. Das kannst du gerne machen, also dann entspann dich. Ich hoffe, dass das, was ich versuche zu sagen von diesem Text ausgehend, irgendwie ein bisschen inspirierend ist. Vielleicht glaubst du ja noch nicht mal, und das ist auch okay, dass jemand so wie Gott überhaupt existiert. Oder vielleicht sagst du auch, also dass es so jemanden gibt, vielleicht, aber dass es der Gott ist, der in der Bibel beschrieben ist, da habe ich so meine Fragen und Zweifel. Das ist total in Ordnung. Wir wollen gerne eine Kirche sein, gerade für Leute, die so etwas behaupten von sich, die da sagen, ich bin da irgendwie noch auf der Reise oder ich habe da so meine Fragen oder Gedanken selber zu. Egal, ich hoffe, dass das, was Jeremia da gesagt hat, damals, vor über 2500 Jahren, irgendwie inspirierend und relevant ist für das, wie du vielleicht in deiner Stadt lebst, in deiner Großstadt, vielleicht sogar in deinem Frankfurt. Wir denken natürlich hier ein bisschen für Frankfurt. Wir sind ja schließlich eine Kirche in Frankfurt. Also, der Text, den hat die Wiebke schon gelesen. Und ein ganz klein bisschen Hintergrund zu diesem Typ, Jeremia. Der hat ungefähr 600 vor Christus gelebt. Der war ein Prophet. Propheten, das waren so Typen, die immer mal wieder was von Gott gesagt bekommen haben und die mussten das dann irgendjemand anders sagen. Meistens irgendwelchen einzelnen Leuten oder irgendeinem ganzen Volk oder irgendeiner Stadt oder irgendwie sowas. Und dieser Jeremia, der war also ein Prophet für das Land Israel und der sollte denen so ein bisschen was sagen, was Gott ihm gesagt hatte. Und die Situation, in der er lebte, war nämlich, er lebte selber in einer Großstadt in Jerusalem, eine der größten Städte der damaligen Zeit. Nicht die größte, aber schon eher groß. Und das Problem mit Jerusalem war, es war kurz vorher überfallen worden von den Feinden, die übermächtig geworden waren, die Babylonier. Und die waren quasi so durch die ganze damalige Welt gerauscht und hatten so ziemlich alles eingenommen, was es gab. Und der König Nebukadnezar war gekommen, hatte die Mauern von Jerusalem überwunden und hatte so den großen Teil der Leute, die in dieser Stadt lebten, gefangen genommen und hatte sie verschleppt. Jeremia selbst war noch in Jerusalem, aber ein großer Teil war nicht mehr da. Die Strategie nämlich von den Babyloniern war nicht, dann einfach so eine Stadt zu erobern und das ganze Land einfach die Leute da wohnen zu lassen und so einen König oben drüber zu setzen, ein paar Soldaten dazulassen und sie so ein bisschen zu unterdrücken und Steuern rauszupressen, sondern die wussten, wenn man das macht, früher oder später gibt es irgendeine Revolte und dann hat man das Land wieder verloren. Die waren schlauer als ihre Vorgänger. Die haben das nicht so gemacht, dass sie so die Elite, so die ausgebildeten Leute, die besten Handwerker, die Künstler, die haben die einfach mitgenommen und haben die alle in ihrer Hauptstadt, in Babylon, angesiedelt. Also gab es auch eine Gruppe von Leuten aus Israel, die waren mitgenommen worden, quasi versklavt, könnte man fast sagen, lebten aber trotzdem in Babel in relativer Freiheit und mussten quasi, also lebten jetzt da irgendwo in dieser riesigen Stadt. Und das war damals Babel die Weltmetropole schlechthin. Also vielleicht, wer so ein bisschen weiß, was Rom für das Römische Reich war. Es war ein Riesenreich. Das war Babel für das Babylonische Reich, was ungefähr genauso groß war, nur ein bisschen woanders. Und in dieser Stadt lebten die jetzt auf einmal alle. Und die Frage, die sich irgendwie stellte, ich glaube, es ist auch eine Frage, die eben relevant ist für uns, wie wir hier in Frankfurt leben. Die Frage, die sich für sie stellte, wie stehen wir, welche Haltung haben wir jetzt gegenüber dieser Stadt, in die wir ja noch nicht mal freiwillig umziehen mussten? Was ist unsere Haltung gegenüber Babel? Wie wollen wir hier leben? Was ist unser Ansatz? Wie wollen wir hier bleiben? Und welche Rolle spielt dabei auch Spiritualität? Und ich glaube, dass es für uns, dass wir in einer gar nicht mal so unähnlichen Situation sind. Die wenigsten von uns, nämlich Mann, sind in Frankfurt geboren. Die meisten, Frankfurt ist so eine typische Stadt, wo Leute hinziehen, hinkommen. Und dann irgendwie hier in dieser Stadt leben und wohnen mit ganz vielen anderen. Wir sind auch eine von diesen Städten. Die Welt wird ja immer globaler und auch immer urbaner. Jeden Monat ziehen 5 Millionen Menschen weltweit gesehen vom Land in eine Großstadt. Und Frankfurt ist auch eine von diesen Städten. Ich wäre am Mittwoch fast zu einer Podiumsdiskussion hier in Frankfurt gegangen, wo es darum ging, dass im Norden von Frankfurt wieder mal ein paar Äcker platt gemacht werden, um 4.000 neue Wohnungen zu errichten. Also nicht mehr nur auf dem Riedberg, sondern so ein bisschen um die Ecke gibt es bald schon wieder fast Neues. Wir sind eine von diesen Städten, wo Menschen hinkommen und hinziehen. Und die Menschen, die hierher kommen, und das war damals in Babel auch so, die kommen nicht alle nur aus dem Umland, sondern die kommen aus der ganzen Welt. Das heißt, wir leben auch in einer Stadt wie damals Babel, wo ganz viele, viele Nationalitäten sind. 25% der Leute, die in Frankfurt wohnen, haben eine andere Nationalität, plus nochmal ein ganz schöner Haufen Leute, die irgendwie einen Hintergrund haben, also kommen aus einem anderen Land oder die Eltern kommen aus einem anderen Land. Also sehr Multikulti, sehr multireligiös, sehr Multi, alles Mögliche. Das ist Frankfurt. Und das war damals auch Babel. Und die Frage ist, mit welcher, die sich damals stellte und die sich, glaube ich, auch für uns damals heute stellt, wie stehen wir dieser Stadt gegenüber? Was ist unsere Haltung gegenüber der Stadt? Und der Text hier aus Jeremia 29 ist, glaube ich, ist für uns als Kirche Nordstern der prägende Text, wo wir sagen wollen, so wollen wir als Kirche gegenüber der Stadt stehen. So soll unsere Haltung gegenüber der Stadt sein. Deshalb habe ich den ausgewählt und möchte darüber predigen. Und ich möchte gerne 3 Punkte machen, die in diesem Text vorkommen. Nämlich erstens die Kritik an der falschen Haltung zur Stadt. Zweitens eine Alternative oder eine neue Haltung gegenüber der Stadt. Und drittens, wie kann man zu einer neuen Haltung kommen? Also erstens die Kritik an der Haltung, zweitens eine andere Haltung und drittens, wie kann man das überhaupt leben? Erstens, Kritik an der Haltung. Wenn man sich diesen Text, also er ist ja auch abgedruckt, wenn ihr wollt, könnt ihr damit reingucken. Wenn man sich so die ersten Verse anguckt, die Wiebke hat das ganz tapfer gelesen, als ich das vorher so durchgeguckt habe, habe ich gedacht, Mann, oh Mann, da sind viele komplizierte Namen, die man so lesen muss. Da geht es irgendwie um Jechonia und sowas alles. Der erste Teil des Textes, da geht es ganz viel um die Leute, an die Jeremia geschrieben hat. Also schrieb quasi an die Leute und erwähnt werden in diesem ersten Text unter anderem die Priester und Propheten. Und das ist hier kein Zufall. Das ist quasi eine Art Kritik an dem, wie es war, an der Haltung, wie sie hatten. Denn wenn man so ein bisschen die Kapitel davor und danach liest, dann merkt man, dass diese Priester ganz schön und Propheten, das waren quasi so die Leiter dieser Gruppe, die dann nach Babel geführt wurde, dass die einen ganz schön Einfluss hatten auf diese ganze Gruppe. Auf die hörten die Leute. Und deren Haltung gegenüber ihrer Stadt war so ungefähr nach dem Motto, lasst uns hier schön unter uns bleiben. Wir aus Israel, ne, wir gehen nicht so sehr zu den anderen und wir kümmern uns auch nicht so sehr, sondern wir bleiben schön unter uns. Das Stichwort war Separation. Die Stadt ist uns eigentlich egal, Hauptsache wir können hier irgendwie leben. Wir kümmern uns nicht um das Wohl der anderen, sondern wir nehmen einfach das, was wir brauchen und die anderen sind uns egal. Weil, ja. Abschottung war so ein bisschen das Prinzip und die Haltung gegenüber der Stadt war ziemlich negativ. Man dachte nicht so besonders sehr, sich da irgendwie einzubringen oder sowas. Sogar feindlich, könnte man sagen. Und ich meine, wer soll es ihnen verwehren? Sie waren schließlich von den Leuten, denen diese Stadt gehörte, aus ihrer Heimat weggezwungen worden und mussten jetzt damit leben. Kann man ja vielleicht sogar verstehen. Es waren schließlich ihre Feinde. Sie standen so ein bisschen in der Gefahr, sich als Gruppe so einzuigeln und abzuschotten und nur an ihr Wohl zu denken. Und sie waren nicht besonders offen gegenüber den Problemen der Stadt, gegenüber allem, was sonst in der Stadt war, der ganzen Kultur der Stadt, sondern sie waren dem gegenüber irgendwie feindlich eingestellt. Und die Priester und die Propheten, die waren da dran noch so richtig hinterher. Also die haben dem Ganzen noch so einen spirituellen Touch gegeben und gesagt, die ganze Stadt, die sind alle anders. Die denken anders, die sehen anders aus, die sprechen eine andere Sprache und noch viel schlimmer, die glauben auch an einen Gott. Finger weg, ja, lasst uns hier schön unter uns bleiben, lasst uns ja aufpassen, dass wir uns denen nicht beeinflussen lassen, lasst uns schön unter uns, ne, die bleiben da schön, das ist die böse Stadt und wir bleiben hier so für uns und wir versuchen so schnell wie möglich irgendwie herauszukommen. Das war so ihre Haltung. An sich etwas, was verständlich ist, wo aber Jeremia jetzt schreibt und sagt, Leute, ne, besonders ihr Priester, weil die spricht er hier besonders an, die diese Haltung auch predigten. Immer in diesen Versammlungen dieser Gruppe, die sich da trafen, wenn es da irgendwie um Gott ging, dann haben die das auch gepredigt. Und das ist ziemlich stark. Und Jeremia schreibt also, ne, das ist eigentlich nicht so die Idee, die Gott mit euch hat. Und diese Haltung solltet ihr nicht haben. Ich glaube, heute in Frankfurt findet man kaum, leider wahrscheinlich ein paar, aber wir hier sind nicht die meisten von uns sind jetzt nicht hier, weil Frankfurt irgendeine andere Stadt überfallen hat und die Leute gefangen geführt hat und hier in Frankfurt angesiedelt hat. Die wenigsten von uns sind wahrscheinlich so. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Haltung, die Israeliten vielleicht verständlicherweise entwickelt haben, manchmal gar nicht so unähnlich ist zu dem, wie viele Leute in Frankfurt mit Frankfurt umgehen. Und zwar ist das so ein bisschen die Haltung, wie kann ich hier für mich das meiste rauskriegen? Frankfurt ist so eine der Städte, wo Menschen hinkommen, um was zu kriegen. Einen guten Job, eine gute Ausbildung, Beziehungen, die ihnen irgendwie nützlich sind. Auch total verständlich. Besonders wir jungen Leute, ich zähle mich jetzt mal einfach noch mit dazu, wir kommen nach Frankfurt oft nur für ein paar Jahre, um hier möglichst viel abzugreifen. Das ist jetzt ein bisschen negativ formuliert, aber die Idee ist, wie können wir möglichst viel kriegen? Wie kann ich aus dieser Stadt, aus den Ressourcen der Stadt, aus dem, was hier an Potenzial ist, an Bildung, an Kultur, an Geld, an Beziehung, an Menschen, wie kann ich da am meisten kriegen? Und das ist gar nicht so unähnlich mit der Haltung, die Jeremia kritisiert. Vielleicht sind wir nicht so feindlich gegenüber der Stadt, vielleicht mögen wir Frankfurt sogar so, aber trotzdem sind viele in Frankfurt, denken sie mehr daran, wie kann ich aus dieser Stadt was kriegen, was ich brauchen kann, wie kann ich profitieren, als andersrum, wie kann ich hier was investieren, wie kann ich hier für die Stadt was tun, zum Wohl aller. Und das kritisierte Gott damals durch Jeremia eben bei den Israeliten und besonders bei den Priestern und bei den Propheten, die das eben auch so ein bisschen predigten. und sagt, das ist eigentlich eine falsche Haltung gegenüber der Stadt. Das ist nicht hilfreich. Wenn alle ständig so leben, und ich glaube, in Frankfurt krankt vieles daran, dass eben diese Haltung ganz viel da ist. Ich habe auf dem Weg hierher noch mit dem Flo da gesprochen, ne, dass so im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter oder im Verhältnis eigentlich ganz vieler Menschen in dieser Stadt ständig so dieses ist, wir ringen darum, wie jeder für sich am meisten rauskriegen kann. Aus so einem Haus, ne, der Vermieter will am meisten rauskriegen, deshalb investiert er nichts in eine neue Tür. Und die Mieter wollen am meisten rauskriegen, weil sie auch keine neue Tür kaufen wollen, weil sie ja nicht ihr Haus und irgendwie müssen sie auch nicht kaufen, aber irgendwie da ist Ressourcen und alle versuchen für sich am meisten zu kriegen. Und das ist dann oft eine frustrierende Situation, die auch nicht zu was Besserem führt. Also erstens Kritik an einer schiefen, falschen Haltung gegenüber der Stadt. Was Jeremia dann aber hier so richtig, also eigentlich der Hauptteil dieses Textes ist, ist, er sagt, hey, es gibt eine andere, eine alternative Haltung zur Stadt. Und das gucken wir uns mal an. Es ist nämlich schon erstaunlich, was Jeremia hier dann sagt. Wenn ihr Lust habt, ich lese nochmal die letzten Verse vor. Er sagt nämlich, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Eine alternative Haltung zur Stadt. Da geht es um Häuser bauen, Gärten anpflanzen, Nahrung irgendwie bringen, also Land urbar machen. Da geht es sogar darum, sich als Familie niederzulassen. Und es geht sogar noch mehr darum, der Stadt, das Wohl der Stadt zu suchen. Also Gottes Idee war, hey, überlegt mal, was ihr für die Stadt machen könnt. Und der Schlüssel ist genau dieser Vers 7. Sucht der Stadt Bestes, denn wenn es ihr wohl geht, dann wird es euch auch wohl gehen. Übersetzt könnte man es so sagen wie, hey, kümmert euch doch darum, dass es der ganzen Stadt gut geht. Investiert was. Nutzt eure Möglichkeiten zum Wohl aller und wartet nicht und oder versucht nicht, die Möglichkeiten der anderen für euch nutzbar zu machen, sondern macht es umgekehrt. Engagiert euch. Und das würde man statt Separation dann Integration nennen. Es gab einen Mann, der ein ziemlich schlaues Buch geschrieben, und zwar Augustinus. Der hat so ungefähr 400 nach Christus gelebt, ziemlich einflussreicher Kerl. Und der hat diesen Gedanken aus Jeremia 29 aufgenommen und hat etwas versucht und hat das beschrieben mit einem Konzept von zwei Städten. Ich versuche euch das irgendwie zu erklären, weil ich finde das ziemlich hilfreich. Er hat nämlich gesagt, es gibt im Prinzip sowas wie zwei verschiedene Städte. Das eine ist die Stadt Gottes und das andere ist die Stadt der Menschen. Und die haben miteinander zu tun. Das eine ist die Stadt Gottes, die Stadt der Menschen ist gebaut auf der Liebe zum Selbst, also zu mir selbst. Genau diese Haltung, die Gott kritisiert. Die Haltung, wie kann ich hier am meisten rauskriegen? Die Stadt Gottes ist hingegen gebaut auf der Liebe zu Gott und zu Mitmenschen. Die Motivation in der Stadt der Menschen ist, wie kann ich hier am meisten für mich kriegen? Wie kann ich am meisten profitieren? Und die Motivation in der Stadt Gottes ist, wie kann ich etwas tun, was anderen hilft? Hier geht es darum, meinen Namen groß zu machen. Hier geht es darum, Gottes Namen groß zu machen. Hier geht es um Leistung die ganze Zeit. Und das sind wir in Frankfurt. Frankfurt ist, arbeite hart, dann kriegst du viel und dann bist du wer. Leistung. Hier geht es um Gnade, um etwas, was man geschenkt bekommt. Und weil es hier um Leistung geht in der Stadt der Menschen, führt das auch oft dazu, dass Menschen ausgebrannt sind, dass sie sich vielleicht sogar unterdrücken, weil bekommen kann ich immer nur etwas, was von jemand anders ist. Also wenn ich mehr kriegen will, muss es irgendjemanden weniger haben. Und das ist die ganze Zeit das Prinzip von dem, wie wir in Frankfurt ticken. Wir versuchen, möglichst viel auf unsere Seite zu kriegen. Und das ist das Prinzip von Leistung. Und da fallen Schwache und weniger Kompetente oder Leute mit weniger Möglichkeiten oft dann hinten runter. Das merken wir auch in Frankfurt. Hier ist der Gedanke, mein Leben gehört mir und ich versuche, das Maximum für mich rauszuholen. Und hier ist der Gedanke, mein Leben gehört Gott und ich versuche, zu seiner Ehre und zum Glück aller etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr Findet Nemo geguckt habt, diesen Kinderanimationsfilm, schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, gibt es da mittlerweile auch schon einen zweiten Teil von? Nee, der hat nur einen. Das war mal einer der Filme, wo man besser beraten war, keinen zweiten Teil zu drehen. In diesem Film gibt es eine ganz lustige Szene, wo nämlich der Vater von Nemo und die Freundin von Nemo, nämlich die Dory, genau, irgendwie aus dem Wasser rauskommen und auf so einem Steg landen und dann da so ein bisschen rumzappeln und ihr Freund, der ihnen gerade hilft, der Pelikan, ist auch noch irgendwie dabei. Und sie diskutieren jetzt gerade, wie sie den Nemo retten können, der in Gefahr ist. Und auf einmal taucht so eine Möwe auf. Und noch eine zweite und eine dritte. Und die sehen also die beiden Fische da auf dem Steg liegen. Und die haben nur einen Gedanken. Die wollen natürlich den Fisch als kleinen Imbiss so mitnehmen. Und fangen dann so an, meins, meins, meins, meins, meins, meins. Und kommen immer mehr Möwen. Meins, meins, meins, meins, meins, meins, es wird immer mehr, meins, meins, meins. Und die beiden Fische retten sich dann irgendwie dadurch, dass sie in den Schnabel des Pelikan springen. Denken sie erst, ja, der will uns auch nur fressen, aber hinterher rettet er sie tatsächlich. Und dann er sie rausfliegt und die ganzen Möwen hinterher. Und der Pelikan macht dann so ein bekanntes Manöver durch so ein Segelboot durch. Und die Möwen klatschen alle in dieses Segel rein und die Schnäbe gucken da so raus. Und die machen alle nur meins, meins, meins, meins, meins. Und ich glaube, dass die Möwen da machen, gar nicht mal so weit weg ist von dem, was Jeremia hier im Namen Gottes kritisiert. Diese Haltung, wie kann ich am meisten bekommen? Meins, meins, meins, meins. Und ich glaube, dass das genau das ist, wo Gott sagt, hey Leute, das könnt ihr so machen, aber merkt ihr nicht, dass das euch in einer Stadt, wo ihr versucht, als Gemeinschaft zu leben, gar nicht mal so gut tut? Das ist eben genau die Stadt der Menschen. Und Gott sagt, hey Leute, und die wird in der Bibel ganz oft mit Babylon verglichen. Und dann gibt es die Stadt Gottes, die eben auf ganz anderen Prinzipien aufbaut. Auf Nächstenliebe, nicht auf Selbstliebe. Und das ist die Stadt, die ganz oft mit Jerusalem verglichen wird, an mehreren Stellen in der Bibel. Und Augustinus sagt, hey, die Leute, die dort in Jeremia 29 angesprochen sind, die kamen aus Jerusalem, die waren Bürger von der Stadt Gottes. Aber die lebten jetzt in der Stadt der Menschen, die mit ganz anderen Prinzipien funktionierte. Und sie fingen auf einmal an, und das kritisiert er hier, diese komische Haltung anzunehmen. Meins, meins, meins, meins, meins. Und er sagt, macht das nicht. Lebt dort in der Stadt der Menschen, als wärt ihr Bürger der Stadt Gottes. Lebt dort mit einer anderen Haltung. Lebt mit der Haltung wir. Wir, wir, wir. Oder sowas, weiß nicht genau, was man am besten nehmen würde, was die Möwen sagen könnten. Aber lebt als andere Menschen in dieser Stadt. Als wärt ihr Teil einer anderen, wärt ihr Teil einer anderen Welt. Und das lasst praktisch werden. Sucht euch Möglichkeiten, wie ihr euch investieren könnt in diese Stadt. Und ich glaube, dass das etwas ist, wozu Gott oder Jeremia, wenn er heute kommen würde, uns herausfordern würde. Wenn er sagen würde, hört mal auf, immer nur an meins, meins, meins und an euer Wohl zu denken. Überlegt mal, wie ihr in Frankfurt als Bürger leben könnt, einer Stadt, die auf anderen Prinzipien beruht. Auf dem Prinzip, wie kann ich etwas tun zum Wohl aller? Weil das ist ja genau das, was Jeremia hier schreibt. Er sagt, sucht das Beste der Stadt, wohin ich euch geführt habe. Und betet für sie, denn wenn es ihr wohl geht, dann wird es euch auch wohl gehen. Und dann fängt man an, anders zu leben, glaube ich. Ich glaube, dann würden Mieter und Vermieter anders miteinander umgehen. Dann würden Arbeitgeber und Arbeitnehmer anders miteinander umgehen. Ich glaube, wir würden anders mit vielen Dingen umgehen, wenn wir diese Haltung anders hätten. Wir würden anders mit Geld umgehen, mit anderen Menschen, mit Beziehungen. Wir würden die Ressourcen dieser Stadt anders nutzen. Nicht uns fragen, wie kann ich am meisten von dem Kuchen abkriegen, sondern wie kann ich das, was ich habe, einsetzen, damit es allen hier gut geht. Und das wäre eine andere Stadt. Dann würde auch Frankfurt anders aussehen. Ich glaube, dass es einige, viele Probleme, die Frankfurt hat, dann so nicht mehr geben würde. Ich habe einen abgefahrenen Text gefunden von einem Augenzeugen aus der Zeit von Augustinus. Die Situation damals, ungefähr 300 nach Christus, war so, dass in den Städten Roms, des Römischen Reiches, eine Riesenplage ausgebrochen ist. Also die hatten auch Probleme mit der Pest oder irgendwie sowas. Und es waren tausende Menschen in den Städten einfach krank und litten. Und Rodney Stark hat ein Buch geschrieben über diese Zeit damals und das heißt Rise of Christianity, also quasi das Aufkommen des christlichen Glaubens. Und er hat untersucht, wie eigentlich die Christen sich damals verhalten haben, aufgrund dieser anderen Haltung, die sie mitgebracht haben in die Städte damals. Und er hat einen Augenzeugenbericht gefunden, also Originalquelle von damals, und die schreibt Folgendes. Die Ärzte konnten der Lage nicht mehr Herr werden. Ein Großteil der Menschen war krank. Die Menschen hatten deshalb Angst, sich zu begegnen, weil sie sich anstecken konnten. Tausende litten, ohne dass sich jemand um sie kümmerte. Die Kranken und Sterbenden lagen auf den Straßen zwischen den Toten. Die Katastrophe wurde so schlimm, dass die Menschen jeden Sinn für Moral verloren. Menschen warfen selbst ihre kranken Familienangehörigen auf die Straßen, nur um sich nicht anzustecken und ihr Leben zu retten. Die Christen waren es, die Mitleid hatten und trotzdem halfen. Selbst mit der Gefahr, sich anzustecken, halfen sie den Kranken und versorgten die Leidenden. Viele steckten sich dabei an und wurden auch krank. Viele starben sogar, weil sie aus der Liebe zu Gott geholfen hatten. Das ist eine krasse Situation. Die Situation haben wir in Frankfurt nicht, zum Glück. Aber ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wie Menschen, die mit einer anderen Haltung in der Stadt leben, den Herausforderungen, die in ihrer Stadt sind, begegnen. Und es ist ein starkes Beispiel. Denn viele der Leute, die damals dann denen die Christen geholfen haben und die dadurch auch vielleicht sogar ihr Leben gerettet haben, die haben sich hintergefragt, warum macht ihr das eigentlich? Ihr habt euch selber angesteckt, viele von euch sind selber gestorben. Warum habt ihr das gemacht? Warum habt ihr diese andere Haltung? Und die Antwort hat sie dann oft inspiriert, vielleicht sogar selber über diesen Glauben nachzudenken und über diese Art, Kirche zu leben und mit einer anderen Haltung in der Stadt zu wohnen, auch dort mit anzufangen. Okay, Frankfurt hat nicht so diese krassen Probleme, aber es hat Probleme und Herausforderungen. Und diese Haltung führt dazu, dass wir nicht weggucken. Führt dazu, das ist das, was Jeremia sagt, dass wir uns involvieren, dass es uns nicht egal ist, dass wir Zivilcourage haben. Das ist eine andere Haltung gegenüber der Stadt, die zu einem anderen Handeln führt. John F. Kennedy, der bekannte amerikanische Präsident, hat das mal ausgedrückt, als er für sein ganzes Land eine Rede gehalten hat. Und das ist das Zitat, was wir vorne in dem Programmheft abgedrückt haben. Er hat gesagt, und ist ziemlich bekannt, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Und ich glaube, dass Jeremia vielleicht ähnlich formuliert hätte, wenn er John F. Kennedy gekannt hätte. Vielleicht hätte er gesagt, frage nicht, was deine Stadt für dich tun kann, was du aus deiner Stadt kriegen kannst, sondern frage, was du für deine Stadt tun kannst. Oder anders gesagt, sucht das Wohl der Stadt, denn wenn es ihr gut geht, dann wird es euch auch gut gehen. Und das gilt auch für uns als Kirche. Deshalb ist dieser Text mir und uns von Nordstern so wichtig. Wir wollen nicht eine Kirche sein, die fragt, wo können wir profitieren, sondern wo können wir mit anpacken. Tim Keller, ein Pastor und Autor, hat gesagt, wir sollten nicht die Ressourcen der Stadt benutzen, um eine großartige Kirche zu bauen, sondern wir sollten die Ressourcen der Kirche benutzen, um eine großartige Stadt mitzubauen. Und er stellt die Frage, was würde eigentlich passieren, würde es jemand merken, wenn die Kirche nicht mehr da ist? Würde es jemand vermissen? Und ich glaube, manche Christen und Kirchen sind da nicht besonders stark. Ich will mich da selber herausfordern, mich mehr zu involvieren. Aber ich glaube auch, dass Kirchen oft, und da darf man sie auch nicht zu sehr kritisieren, wir Kirchen, da passiert viel Gutes, selbst in Frankfurt. Wir Kirchen machen enorm viel für Obdachlose, es gibt viele Krankenhäuser und was ich was alles. Aber ich glaube, dass Genauso wie damals es auch eine religiöse Gefahr gibt, sich abzusondern und nichts mehr für die Stadt zu machen. Die Priester waren es damals, die religiösen Führer, die gesagt haben, nee, nicht involvieren, ne? Wir bleiben schön unter uns und wir nehmen nur das, was wir brauchen. Ich glaube, Kirche sollte genau das nicht sein. Und das ist das, was Jeremia damals schon gesagt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was er heute noch sagen würde. Wie kann man das leben? Also wie kann man so leben? Wenn man vielleicht sogar so dieses bisschen krasse Beispiel von den Christen aus dem 4. Jahrhundert da so im Kopf hat. Jeder normale Mensch würde wahrscheinlich sagen, ja, das klingt sehr nobel, was du da predigst. Das klingt irgendwie toll. Und es wäre wahrscheinlich auch richtig schön, wenn alle das leben würden, alle anderen. Aber für mich, also jetzt so wirklich mir überlegen, wie kann ich irgendwie mein Geld, meine Zeit, meine Kreativität, meine Ressourcen einsetzen, damit es anderen gut geht. Ja, dann würde ja mal für mich gar nicht mehr so viel übrig bleiben. Dann müsste ich mich um andere kümmern. Dann hätte ich hinterher weniger. Das würde mich vielleicht sogar ein Opfer, also müsste ich sowas wie ein Opfer bringen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mein Leben, aber doch irgendwas. Das würde was kosten, sicher. Wahrscheinlich würden die meisten sagen, ja, aber wenn alle so leben wären, wäre es gut. Dann würde es wahrscheinlich allen besser gehen. Aber wie kann man da wirklich hinkommen? Wo kann man eine Motivation finden, das zu tun? Weil einfach so, wenn man es verstanden hat, wird man wahrscheinlich nicht anfangen. Dann wird man sagen, ja, es wäre nett, aber sollen die anderen mal anfangen? Wenn alle anderen so ein bisschen sowas machen, wenn mein Vermieter mir mal eine schöne neue Tür einbaut, dann bin ich auch mal nett zu dem oder irgendwie sowas. Dann fängt wahrscheinlich keiner an. Wie kann man, das ist mein dritter Punkt, wie kann man zu dieser anderen Haltung überhaupt kommen? Am Anfang war ja die Frage, wie kann Spiritualität einen Beitrag zum urbanen Leben leisten? Folgender Gedanke. Gott ließ zu, dass damals Menschen aus seinem Volk, und an manchen Stellen der Bibel werden dieses Volk sogar als die Söhne Gottes bezeichnet, von seinen Feinden weggeführt wurde. Und dann sandte er eine Botschaft hinterher und sagte, du such das Wohl der Stadt. 600 Jahre später sandte Gott nicht nur seine Söhne in eine andere Stadt, sondern seinen eigenen Sohn auf diese Welt. Seinen Sohn Jesus Christus. Und er sandte ihn in die Stadt Jerusalem. Gewissermaßen könnte man sagen, unter seine Feinde, um nicht nur für das Wohl dieser Stadt zu leben, sondern sogar für das Wohl dieser Stadt und eigentlich aller Menschen zu sterben, sein Leben zu geben. Und das ist das, was wir Evangelium nennen. Vielleicht schon mal gehört. Und das ist so ziemlich der Kern des christlichen Glaubens. Das ist das Zentrum, woran Christen glauben. Es ist das Evangelium. Manche nennen sich sogar evangelisch. Nicht, dass die anderen weniger Evangelium haben, das will ich nicht sagen. Aber es ist so ein zentraler Punkt, dass manche sogar ihre Kirche danach benannt haben. Das Evangelium. Und im Kern des christlichen Glaubens steckt die Botschaft, dass Gott selbst, der Schöpfer der Welt, nicht mit der Haltung, wie kann ich hier am meisten kriegen, lebt, sondern mit der Haltung, was kann ich geben? Wo kann ich zum Wohl anderer etwas tun? Und das hat ihn so weit geführt, dass er gegeben hat. Und zwar das Wertvollste, was er hatte. Ich will euch beschenken, ich will euch begnadigen, ich will euch aus Liebe befreien aus eurer Selbstverliebtheit und ihren Folgen, die ihr euch selbst eingebrockt habt. Und wenn es stimmt, dass Gott der Schöpfer der Welt ist, was wir glauben, und wenn es stimmt, dass Menschen, was wir Menschen aus eigener Entscheidung nicht mit Gott leben, was wir glauben, und wenn es stimmt, dass er aus Liebe nicht einfach zusehen kann, wie wir uns aus Selbstverliebtheit gegenseitig wehtun und uns selbst, was wir glauben, dann ist es die unglaublichste und, glaube ich, veränderndste Botschaft, die es überhaupt nur gibt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns zu helfen, um zu geben, um zu sagen, hey, ich mach das, ich fange damit an. Und wenn die ganze Stadt nicht anfängt, ich fange an, ich sende meinen Sohn in diese Stadt, nach Jerusalem oder eigentlich in diese Welt. Ich mache den ersten Schritt und ich gebe euch so viel, dass ihr hinterher mehr habt als genug, um selber zu geben. Jesus kam, um zu geben, und zwar sein Leben, zu unserem Wohl. Er hat das, was Jeremia eigentlich an die Israeliten gesagt hat, selbst komplett gelebt. In Römer 5 hat hinterher Paulus mal geschrieben, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir sogar noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nichts anderes sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Damals zu den Zeiten von Jeremia hat Gott seinen Leute aufgefordert, nicht Feinde, ihre Feinde eigentlich zu lieben. Und Jesus hat das nämlich genau gelebt und hat das für uns möglich gemacht. Er hat sein Leben geopfert. Er ist derjenige gewesen, der mit den Prinzipien der Stadt Gottes in die Stadt der Menschen kam und etwas angefangen hat. Und wer glaubt und erlebt, dass Gott ihm alles gegeben hat und er oder sie es annehmen kann, der, glaube ich, kann zu einer anderen Haltung gegenüber seinen Mitmenschen und seiner Stadt kommen. Da, glaube ich, ist die Motivation. Wenn wir verstehen, wenn wir erleben, was Gott für uns getan hat, ohne dass wir was irgendwie verdient hätten, der kann, glaube ich, zu einer anderen Haltung gegenüber seinen Mitmenschen und der Stadt kommen. Das ist eine Herausforderung. Es ist herausfordernd, in dieser Stadt, in einer Stadt wie Frankfurt so zu leben, wie Jeremia das empfiehlt. Zu sagen, hey, kümmert euch nicht um euch selbst, um dich selbst oder um euch als kleine Gruppe. Das ist auch eine Herausforderung für uns als kleine Kirche. Wir könnten uns ganz schnell nur um uns selber drehen und immer nur überlegen, wie kommen wir gerade klar und wie können wir uns gegenseitig helfen. Sondern das ist eine Herausforderung an uns. Wie können wir eine Kirche sein oder wie können wir Menschen sein, die eben nicht uns nur um uns kümmern und immer nur aufpassen, dass es uns gut geht und wir überleben und wir genug haben und wir genug kriegen und möglichst mehr kriegen. Sondern wie können wir das, was wir haben, nutzen, damit auch ganz viele andere davon profitieren. Gut, wir sind eine kleine Kraft, aber so fängt es meistens an. Und ich möchte euch herausfordern. Das ist es, woran wir Christen glauben, das Evangelium. Ich weiß, dass diesen Glauben vielleicht nicht jeder teilt. Aber zu diesem Glauben laden wir ein. Zumindest laden wir ein, ihn kennenzulernen. Wir sind davon fasziniert. Und ich bin überzeugt, dass in diesem Glauben im Evangelium die Kraft steckt, um urbane anders zu leben. Ich glaube, dass in Spiritualität, in christlicher Spiritualität die Kraft steckt, um andere Bürger in einer Stadt zu sein, die nicht nur fragen, wie kann ich hier am meisten rauskriegen, sondern die sich investieren. Und das wäre eine andere Stadt. Stellt euch vor, wir würden anfangen, das zu leben. Stellt euch vor, alle würden in Frankfurt so leben. Ich glaube, das wäre eine tolle Stadt. Dann würden wir noch viel mehr Menschen anziehen. Dann würde jeder hier wohnen wollen. Weil man wüsste, in Frankfurt, da geht es nicht nur um Mainz, sondern da kümmern sich die Leute umeinander. Egal, ob Hungersnot, Pest, Krise oder sonst irgendwie sowas. Man würde anders mit Geld umgehen. Ich glaube, Banker würden anders Verträge abschließen. Vermieter würden anders mit Mietern umgehen. Arbeitnehmer würden anders mit ihren Arbeitgebern umgehen. Es würde alles verändern. Und ich glaube, das kann anfangen. Ich glaube, dass den Anfang Jesus selbst gemacht hat, als er gesagt hat, ich frage nicht, was ich kriegen kann, sondern ich frage, was ich geben kann und ich gebe euch alles, und zwar mein Leben. Ich würde gerne noch beten. Jesus, Dankeschön für diesen Text. Danke, dass du damals Jeremia beauftragt hast, nach Babel zu schreiben und diese Gedanken den Israeliten zu geben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu überlegen, wie können wir Menschen sein, die zum Wohl dieser Stadt, der tollen Stadt Frankfurt, leben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, aus Glauben die Kraft zu finden, das zu leben. Bitte segne uns. In Jesu Namen. Amen.